Ja, bro. Fast life Berlin lebt. Bratan, was geht da? Hude Tiger. Check, gib ihm bra. Ich flüchte durch die Hintertür mit dem Ukrainer. Mit Diplomatenstatus lauf ich mitten durch Pristina. 50er Kaliber, wer will sich an meinen Tisch setzen? Als ich schon Kilos drückte, konntest du noch nicht sprechen. Was? Haft? Alles oder nicht so lalle? Alle! Zwischen Albumphase und Gerichtsverfahren. Pam, pam, sollen sie mich mit Kugeln jagen? Doch der Albaner in meinem Garten lässt mich ruhig schlafen. Ich bin für ein paar Jahre reingegangen und wusste nicht, ob ich mit dieser Scheiße weitermach. Nein, die Schule hat uns nie was beigebracht. Egal, ein Lay hat uns reich gemacht. Ich bin sonntags Rucker zum EK. 10 Uhr morgens nicht mal FaceTime mit Neymar. Mein Gegner liegt am Boden und ich dreh nach. Kapierte wie so ein Guru und wie jeder. Ich bin sonntags Rucker zum EK. 10 Uhr morgens nicht mal FaceTime mit Neymar. Mein Gegner liegt am Boden und ich dreh nach. Kapierte wie so ein Bobo und Vegeta. Oh, ja, bra. Ja. Oh. Komm mit dem Album durch die Vordertür. Ihr seid so abgefickt. Auf Deutsch gibt's noch kein Wort dafür. Berlin ist nicht gut aus ihr. Nach der ersten Nase pack ich dich im Kofferraum. Wir kommen in der ersten Klasse. Mir ist scheißegal, ob du breit bist. Für Eltern beleidigt, wird direkt gesteinigt. Weil der Bravo keine Angst hat. Außer vor Gott und dem Finanzamt. Wir machen Parabrat am Wasserheim. Blut fließt auf den Asphalt. Ja, bra. 50k für den Anwalt. Kein Problem. Berlin lebt fast live. Ich bin sonntags Rucker zum EK. 10 Uhr morgens nicht mal FaceTime mit Neymar. Mein Gegner liegt am Boden und ich dreh nach. Kapierte wie so ein Guru und wie jeder. Ich bin sonntags Rucker zum EK. 10 Uhr morgens nicht mal FaceTime mit Neymar. Mein Gegner liegt am Boden und ich dreh nach. Kapierte wie Son Goku und Vegeta. This system has been aimed on the front line, still standing. You suckers wanna fight.